Der Sondergesandte der USA, Salmai Khalilzad, schrieb bei Twitter, ein Treffen mit den Taliban in Katar sei produktiver gewesen als vergangene Verhandlungsrunden. Der New York Times sagte Khalilzad, die Taliban hätten zugesagt, zu verhindern, dass Afghanistan jemals wieder eine Plattform für internationale Terrorgruppen wie etwa Al-Qaida wird. Im Gegenzug verlangen die Taliban demnach unter anderem den vollständigen Abzug der US-Truppen aus dem Land. Sie sind seit etwa 17 Jahren in Afghanistan stationiert. Die USA signalisierten, einem solchen Abzug zuzustimmen, unklar ist jedoch, wann die Truppen das Land verlassen sollen. Ein US-Regierungsvertreter sagte der New York Times, Voraussetzung für einen Deal sei es, dass die Taliban in einen Dialog mit der afghanischen Regierung treten und ein Waffenstillstand vereinbart wird.